Sie an. Herr Reimers. Haben Sie ihn also wieder freigelassen? Und Graf Bandeko. Und natürlich der Pattberg. Scharfmacher. Wenn der mal nicht das hier auf dem Gewissen hat. Zeitungsschreiber, der Verfluchte. Atemlose Stille im Runde. Ankläger! Dein ist die Rede! Pattberg. Wer denn sonst? Und der Chef der Bauernzeitung dehnt die Stille. Sein ist jetzt die Rede. Sein der Augenblick, auf den er klug gewartet hat im Bündnis mit einer wolkenlosen, mondhellen Nacht. Fang an, Pattberg. Fang an. Bauern! Von Pommern! Ja, wie ihr gekommen seid zur Nachtzeit, berufen zum ordentlichen Gerichtsting über die Stadt Altholm. Genau. 3000 von euch waren in der Stadt. Wir waren als Gäste dort. Ihr habt mit dem Bürgermeister gesprochen. Mit der Polizei. Unser waren die Straßen, Markt und Halle. Und Gäste waren wir, Altholms. Der amtliche Bericht hat geschrieben, 2 Verletzte hat's gegeben. 2? 2. 3000 hat's gegeben. Ja. 3000 unheilbar Verletzte. Der Verteidiger hat gesagt, ja, übel sind sie mit euch umgegangen. Aber wer ist es gewesen? Nur ein paar? Das Volk ist unschuldig. Ich sage euch, Bauern, das Volk ist genauso schuldig. Genau! Wer stand denn auf der Straße und hat zugeschaut? Die. Habt ihr zu den Fenstern hinaufgesehen? Waren sie nicht alle voll? Genau. Gut, gut. Sie konnten euch nicht helfen. Wieso eigentlich nicht? Aber konnten sie nicht fortgehen? Mussten sie dabei stehen und stumm zuschauen? Nein. Habt ihr gehört, dass auch nur einer Pfui geschrien hat? Nein. Es gibt einen Satz. Wer schweigt, stimmt zu. Der Verteidiger hat gesagt, da sind die Handwerksleute, da sind die Verwandten, da sind Menschen in den Stadthäusern, die sind doch nicht schuld daran, die schont. Bauersleute, gerade die sind schuld. Gerade die müsst ihr strafen. Der Bürgermeister Gareis ist rot und sein Polizeibüttel Fraxen ist rot. Das haben wir gewusst. Genau. Seit Jahr und Tag, seit der Revolution, vor dem Kriege, haben wir gewusst, was uns die Roten bringen. Eignung, Raub, Diebstahl, Frohn. Unzucht, Gottlosigkeit! Unsere ganzen Frauen! Wer hat die Bonzen zu Bonzen gemacht? Wer denn? Wer? Haben Sie den Bürgermeisterstuhl an sich gerissen? Ja. Mit kämpfender Hand? Keine! Gewählt sind Sie worden! Von wem? Gewählt von euren Gevattern, euren Handwerkern, euren Kaufleuten. Darum sind sie alle schuldig. Schuldig. Darum, Bauern, keine Gnade. Straft sie hart, die Altholmschen. Und so beantrage ich, Bauern Pommerns, erklärt schuldig die ganze Stadt Altholm. Allem, was darin lebt, sein Gewerbe treibt, mit Arbeitern und Beamten, Polizisten und Frauen. Alle sind sie schuldig! Pattberg tritt zurück. Reden kann er. Der Pattberg. Gott verdammt mich. So kann's kein Bauer.